Blätter. Am Morgen ist dein Schädel leer. Du lallst nur noch, ein Freund von Schickin, sie muss hier doch. Dann fühlst du dich gut. Ja, yeah, dann geht's dir gern. Bei manch anderen brauch ich